Skat, Radball, Rückwärtslaufen. Alles Disziplinen, in denen Deutschland Weltmeister ist. Michael, du als Erfolgsfan, welcher Sportart wirst du dich künftig zuwenden? Ich glaube, ich werde Tischfußball wählen, weil ich da das große Glück hätte, mit einem der Besten seiner Zunft zusammenarbeiten zu können, mit Lionel Bremer. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition. Moin in die Runde zur neuen Ausgabe vom Immer härter Podcast in der WM-Edition. Mein Name ist Uwe Bremer und mir zur Seite steht der Kollege Färber. Hallo Michael. Hallo Uwe, ein fröhliches Hallo in die dritte WM-Woche und an alle die, die auch ein Herz für den kleinen Sport haben. Wir sind mit Radball und Skat eingestiegen, weil der Fußball, so wie du ihn in den vergangenen 10 Jahren gefeiert hast, bei dieser WM in Russland baden geht. Spanien hat mit mehr als 1137 Pässen gegen Russland im Elfmeterschießen die Segel gestrichen, Argentinien mit viel Ballbesitz von den Franzosen hergespielt worden, ausgeschieden. Deutschland hat es Tiki-Taka auch nichts genützt, ausgeschieden. Ich glaube, wir erleben gerade eine mächtige Zeitenwende. Gib den Ball einfach weg, warte auf die Fehler des Gegners und mit ein bisschen Glück kriegst du eine Standardsituation oder einen Videobeweis-Elfmeter, den du dann versenken kannst. Die Alternative haben wir gesehen beim bisher spektakulärsten Achtelfinale, dem 4:3 der Franzosen gegen Argentinien. Bist du jetzt Kylian Mbappé-Fan? Nicht zwingend. Andererseits das, was die beiden Mannschaften da abgeliefert haben, war absolut hohe WM-Kunst vom Unterhaltungswert, vom sportlichen Wert, von den Toren spektakulär. Das bisher beste WM-Spiel aus meiner Sicht. Und wirklicher Fan kann ich nicht sein, weil, da bin ich auch ganz ehrlich, das, was die Franzosen zeigen, ist doch relativ billiger Fußball. Billiger Fußball. Herr Mbappé guckt gerade mal bei seinem Chef auf die Überweisungsformulare, die da gekommen sind, und sieht 180 Millionen Euro. Was ist an dem Fußball, den die Franzosen zeigen, billig? Auf die Fehler des Gegners warten und den Raum wirklich brillant nutzen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, was die Mbappés und Dembélés und Griezmanns und zeigen. Wie sie den Raum nutzen mit dem Tempo, mit der Ballsicherheit, das ist beeindruckend. Ein Gegner herspielen, können sie das auch? Naja, sie haben ja noch jemanden wie Paul Pogba da hinten als Spiellenker drin. Wenn man halt rasch über das Mittelfeld hinweg spielt, kommt er gar nicht so richtig zum Zuge. Aber können, glaube ich, können die das schon. Ich bin gespannt. Fakt ist, jetzt, wo das Turnier in die absolut entscheidende Phase geht, werden die Franzosen, glaube ich, auch nochmal ein Schüppchen draufpacken müssen, denn wir streben ein Halbfinale mit Brasilien und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr zeigen. Ja, aber das gilt ja für die Brasilianer dann auch. Und ich sag mal, zwei Großkopfhärten werden sich das in aller Ruhe angucken können, was geboten wird. Lionel Messi und auch Cristiano Ronaldo mussten vorzeitig heimreisen. Wie siehst du die Situation da? Ich muss ganz ehrlich sagen, zwei absolute Fixsterne des Weltfußballs, die über 10, 12 Jahre gestrahlt haben, uns begeistert haben, Titel an Titel gereiht haben, die ja in den vergangenen 10 Jahren sich den Titel Weltfußballer des Jahres hin und her geteilt haben. Wer hat dich denn mehr angestrahlt? Das lässt sich in erste und zweite Halbzeit unterteilen. Erste Halbzeit Lionel Messi, aber was der Cristiano Ronaldo in den letzten 2, 3 Jahren abgeliefert hat, das ist schon ganz, ganz große Fußballschule. Wenn man jetzt aufs Alter schaut, Ronaldo 33 Jahre, Messi 31 Jahre. Es scheint so, dass die Zeit vorbei ist. Ein anderer Großer, Andres Iniesta. Zurückgetreten am gestrigen Abend. Gerade sein letztes Spiel für Spanien gemacht und ich muss gestehen, ich kann das gerade bei Iniesta sehr gut nachvollziehen. Großkick des Tages. Ich meine, mit so einem Torwart würde ich auch nicht weitermachen wollen. Der Kollege De Gea hat tatsächlich 11 Schüsse auf sein Tor bekommen. Das Elfmeterschießen gegen die Russen mal eingerechnet. Und wie viele Bälle waren drin? Ganze 10. Und ohne Elfmeterschießen? Da haben wir eine Quote von 6:7, also nicht wirklich besser. Ja, die Auszeichnung als Welttorwart des Jahres, für die er ja im Vorab, der vor diesem Turnier gehandelt worden ist, hat er nicht bestätigen können. Wenig bis gar nicht. Und dafür hat sich der Kollege Akinfeyev, glaube ich, ein bisschen ausgezeichnet. Der hat einiges gut gemacht. Wenn man bedenkt, bei den letzten beiden Turnieren war er das Sinnbild für das frühe Ausscheiden harmloser Russen, indisponierter Russen. Und das, was er gegen Spanien gezeigt hat, hat er sehr, sehr viel wieder gut gemacht. Muss ich ihm meinen Respekt zollen. Du hast das Stichwort eben bei den Franzosen angesprochen, Hochgeschwindigkeitsfußball. Auch die Kroaten haben in der Gruppenphase gegen Argentinien einen tollen Umschaltfußball gezeigt. Gegen Argentinien 3-0 ist das ausgegangen. Im Achtelfinale gegen Dänemark haben die Dänen gezeigt, wie man diesen Hochgeschwindigkeitsfußball aber auch stoppen kann, indem man ihnen das Tempo gar nicht entstehen lässt. Und das war eine sehr zähe Angelegenheit, bis es dann im Elfmeterschießen entschieden wurde. Definitiv. Verteidigen gehört zum Fußball dazu. Ich entsinne mich an eine italienische Mannschaft, die bei einem gewissen Sommermärchen hier in Deutschland den Titel geholt hat, weil sie perfekt verteidigt haben. Sieht nicht immer schön aus, aber was wollen sie? Wollen sie, dass wir wieder schön spielen und ausscheiden, oder wollen sie, dass wir den Titel holen? Liebe Grüße an Per Mertesacker. Otto Rehhagel sitzt gerade in Essen in seinem Schaukelstuhl und nickt zustimmend und erinnert sich an die EM 2004 in Griechenland. Ja, mit Fußball hatte das wirklich auch nicht viel zu tun. Und wenn wir schon Griechenland erwähnen, dann vielleicht ein ganz kleines Rätsel. Ich sage nur Russland, Kroatien, Schweden, Schweiz, Kolumbien, England. Na, klingelt's? Einer kommt ins Finale. Nochmal zum Mitdenken. Russland, Kroatien, Schweden, Schweiz, Kolumbien, England. Ich glaube, jetzt haben alle den Ernst der Lage erkannt. Ja, und die Kroaten können auch sagen, ein schlechtes Spiel pro WM hast du immer. Sagen wir, die Kroaten haben es hinter sich mit dem Dänemark-Spiel. Und wenn du ein schlechtes Spiel denn auch noch gewinnst im Elfmeterschießen, dann Obacht für die anderen. Welches war das schlechte Spiel der deutschen Mannschaft? Da können wir jetzt eine Münze schmeißen, oder? Ich glaube, wird nicht ganz hinhauen. Eine Münze hat eben bloß zwei Seiten und es waren drei deutsche Spiele. Gemein, gemein. Da fällt mir ein, ich habe heute Fotos gesehen von Joachim Löw, teuren Oldtimer, Mercedes-Coupé, waren Bilder in der Bild am Sonntag zu sehen. Jogi auf einer, weiß nicht, Youngtimer-Oldtimer-Rally, wobei das mehr so eine Ausfahrt ist. Der Bundestrainer im Café mit ein paar Kumpels, Freunden, weiß es nicht genau, Zigarettchen geraucht. Was meinst du, wie wird sich der Bundestrainer entscheiden im Laufe dieser Woche? Wenn ich jetzt an diese Fotos denke, glaube ich, dass er die Ausfahrt sucht ins ruhige Leben. Nein, Last Exit Freiburg. Last Exit Freiburg, genau. Der Bundestrainer. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch 2-3 Tage begleiten wird. Er hat jetzt sich in den vergangenen, jetzt übers Wochenende nicht bei mir gemeldet, was per se schon eigentlich eine absolute Unglaublichkeit ist. Aber wenn ich die Worte sehe. Wobei, wo wir hier unter uns sind, kannst du die Nummer eben mal kurz rüberreichen? Das war 01 76 0815 47 11. Ich glaube, dass der Bundestrainer die für ihn absolut richtige Entscheidung treffen wird. Ich glaube, dass er sagen wird, das war's, dass er diese Kraft nicht mehr aufbringen wird. Aber ich mag mich täuschen. Ich habe ja auch im absolut sicheren Gefühl gesagt, Russland, das ist ein Freilos für Spanien. Wow, ich hatte recht. Ja, und ich sage mal beim Bundestrainer, ich glaube, die Frage, die sich nicht stellt, ist, ob er das kann, eine neue Mannschaft zu formen und die jungen Spieler, die von der U21 vom Confed Cup, die dafür Furore gesorgt haben, einzubauen und ob er ein Spielsystem international was auf die Reihe bekommt. Das hat Jogi Löw alles nachgewiesen. Das wird er auch ein weiteres Mal sehen und können. Aber er hat natürlich ein Loyalitätsproblem den Leuten gegenüber, die er 2014, die mit ihm zusammen Weltmeister geworden sind. Da wird er einigen sagen müssen, danke, das bis hierher. Und ich sag mal, Beispiel Thomas Müller. Angenommen, er würde Thomas Müller sagen, das war's und echt tolle Zeit. Bei dem, was dann mit den Medien, was mit dem FC Bayern los ist, was du da in Gegenwind hast. Löw wird auch nicht mehr so unangefochten sein, wie er es war nach diesem WM aus. Ob er die Power und den Punch hat, das 2 Jahre lang bis zur nächsten EM 2020 anzugehen, ich kann es nicht einschätzen. Ist die Frage, ob er die Zeichen der Zeit wirklich erkannt hat. Der Einzige, der es bisher getan hat, die Zeichen der Zeit erkannt, das scheint tatsächlich unser Sportminister zu sein, Horst Seehofer. Der hat nämlich seinen Rücktritt angeboten, wenn doch bloß alle so entscheidungsfreudig wären. Michael, vielen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Die nächste Ausgabe haben wir für Mittwoch vorgesehen, wenn alle Achtelfinals gespielt sind. Sollte sich in der Bundestrainerfrage vorher etwas tun, wenn wir einen Sonderpodcast senden. Passt auf euch auf und kommt gut in die Woche. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.